Was ich interessant finde, ist das Thema Islam und Terrorismus, beziehungsweise welche Haltung hat der Islam zum Terrorismus? Ich finde das Thema sehr interessant, weil das einer der Hauptangriffspunkte ist. Das heißt, der Islam wird hauptsächlich angegriffen, indem man sagt, der Islam ist eine Religion des Terrors. Und das ist ein Bild, was in den Medien so vermittelt wurde, dass selbst ein Muslim, der weiß, wie seine Religion ist, sobald er Terrorismus hört, denkt er automatisch an Islam. Es ist so. Das heißt, dieses Bild hat sich so eingepflanzt, weil die Medien arbeiten hier auch mit dem Unterbewusstsein des Menschen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Mensch viele Entscheidungen, die er macht, aus seinem Unterbewusstsein trifft. Viele Entscheidungen, die er trifft, trifft er aus dem Unterbewusstsein. Beispielsweise beim Verkauf. Es ist oft so, bei einem Verkäufer, es kommt oft darauf an, wie er die Sachen verkauft. Zum Beispiel, diese Ware ist vielleicht gar nicht so gut, aber der Kunde bekommt Vertrauen zu diesem Verkäufer und nimmt diese Ware an. Weil das Unterbewusstsein sich für dieses Produkt entscheidet, obwohl er vielleicht von der Logik eher zu einem anderen Produkt tendieren würde. Ist so. Ich meine, das ist psychologisch erwiesen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das weiß jeder. Und so ist es auch dort, du brauchst nur 10, 20 Mal in den Medien zu zeigen, Bombe, danach zeigst du jemanden mit Bart, Bombe, danach zeigst du eine Frau mit Kopftuch, Bombe, danach zeigst du ein islamisches Land oder einen Koranvers. Automatisch identifizierst du Islam mit Terrorismus. Und dann kommen noch einige Schlauberger, die der Anti-Islam-Szene in Deutschland zuzuordnen sind und kommen dann mit solchen Sprüchen wie, und der hat sich sehr verbreitet, der Spruch, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Oh. Wer das sagt, der hat wahrscheinlich die letzten 30 Jahre in den Rocky Mountains in der Holzhütte gewohnt und nichts vom Leben mitbekommen. Aber okay, kein Problem, wir werden heute auf diese Punkte eingehen. Erstmal, wie man damit umzugehen hat, wie die Medien damit umzugehen haben. Und also das schlechte Bild des Islams etwas verteidigen und wir wollen uns die Realität vor Augen führen. Aber auf der zweiten, also das Zweite, was ich behandeln will, ist, welche Argumente haben, weil wir können auch nicht verleugnen als Muslime, dass es Menschen gibt, die Muslime sind und die Terror im Namen des Islam als legitim ansehen. Wenn wir das verleugnen würden, dann würden wir der Realität genauso wenig in die Augen schauen, wie diejenigen, die jede Information in den Medien verdrehen. Und dann müssen wir darauf eingehen, welche Argumentation wenden diese Leute an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich bei vielen Leuten heute oder später diesem Internet sehen, nicht beliebt machen werde. Weil ich in dieser Sache einen ganz klaren Standpunkt habe, den ich vertrete und den ich, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich den mit Koran und Sunna, sei es mit dem Koran, dem Wort Allahs und der Sunna des Propheten, sei es was der Prophet gemacht, was der Prophet gesagt und wo der Prophet zugestimmt hat, dass ich das meinen Standpunkt hiermit ganz deutlich illustrieren kann. Wenn jemand meint, er könnte dagegen interpretieren, das ist seine Angelegenheit. Aber es geht hier um die Wahrheit und es geht mir auch um einen anderen Punkt, dass Jugendliche, die vielleicht zu dieser Meinung tendieren, dass sie nicht aus Emotionen handeln. Emotionen, man sieht vielleicht ein Bild im Internet, da sind Leute, die männlich wirken, die stark wirken, die Kleinen, der kleine Robin Hood gegen die große Übermacht. Und automatisch tendiert man dazu, mit diesen Leuten Sympathie zu empfinden. Und diese Sympathie geht bis zu dem Punkt, dass man es sogar auch als legitim ansieht, unschuldige Menschen zu töten. Und wie gesagt, das ist keine emotionale Angelegenheit. Islam ist in erster Linie eine rationale Angelegenheit. Das heißt, wir müssen gucken, was steht im Koran, was steht in der Sunna und müssen diese Dinge analysieren und genau sagen, um genau zu erkennen, welches Urteil wir uns islamisch über eine bestimmte Sache machen dürfen. Wenn ich darüber rede, werden natürlich wieder einige Schlauberger aus der Anti-Islam-Fraktion kommen. Und übrigens, ich wollte sagen, für die Nicht-Muslime, die hier sind, die sollen sich nicht angesprochen fühlen. Weil wenn ich sage Anti-Islam-Fraktion, dann meine ich nicht jeden Nicht-Muslim, der sitzt. sondern der individuelle Nicht-Muslim ist für mich erstmal, steht für mich erstmal in der Mitte. Sondern ich rede von Leuten, die im Internet eine Hetzkampagne führen, die nur noch zu vergleichen ist, und ich sage es ganz klar und deutlich, mit der Nazi-Propaganda im Dritten Reich, aber keiner weiß was davon. Ja? Früher wurden bei dem Film Der Jud süß, der ewige Jude, gezeigt, was die Juden für Barbaren sind, angeblich, weil sie ein Schaf schlachten. Heute werden Muslime gezeigt, wie sie ein Schaf schlachten. Guck dir die Barbaren an, genau dasselbe in Grün. Ja, bis dann derjenige sagt, bis du dann in Foren liest, alle Muslime sind schlecht. Ja, bis man sagt, die Ratten, ich sage das nicht, sondern da deutsche Sprüche kommen, die kann man ruhig auslöschen. Weil wenn du sie nicht auslöschst und wenn du sie nicht stoppst, dann werden sie dich stoppen. Und glaub es mir, guck dir die Seiten an, die es im Internet gibt, du siehst das so klar und deutlich. Und die ganze Welt macht die Augen auf und schaut sich diese Sachen an und schaut sich, wie der Hass wächst und wächst und wächst und wie die muslimischen Frauen immer mehr bedroht werden, wenn sie durch die Stadt gehen. Und keiner sagt was. Keiner sagt was. Nach dem Motto, und das steht ganz klar, hier, Schweizer, eine Schweizer Zeitung, ganz klar, erste Seite steht, wir müssen etwas tun, damit der Islam, so sinngemäß, gestoppt wird, denn wenn wir das jetzt nicht tun, die Muslime kriegen mehr Kinder als wir, dann werden wir in 50 Jahren, würden wir vielleicht mehr Muslime haben, und wie sollen dann unsere Kinder leben? Ja, und jetzt, was ist die Lösung? Kastration der Muslime, oder wie? Was ist die Lösung? Ja, was soll darunter jemand verstehen, wenn er dies liest? Wenn er liest, die Demokratie ist nicht mehr wehrhaft dagegen, dass die Muslime viele Kinder kriegen, wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Was soll man darunter verstehen? Subhanallah. Und wie gesagt, und alle gucken zu mit offenen Augen, jeder kann schreiben, was er will. La ilaha illallah. Und wenn man das dann noch sagt, wenn man das dann mit früher vergleicht, ich habe es letztens erlebt, es war ein sehr netter Mann gewesen in Berlin, er kam nach dem Vortrag zu mir, ein Geschichtslehrer, und er meinte zu mir, Sie können das, was jetzt ist, Sie können das doch wirklich nicht, ich finde das nicht okay, Sie können das nicht mit dem Dritten Reich, mit dem Nazireich vergleichen, weil heutzutage leben wir in der Demokratie und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, erstmal, ich habe nicht von unserer Regierung geredet. Ich habe davon geredet, wie einige individuelle Individuen und Gruppen agieren. Und ich habe darüber geredet, wie das Bewusstsein der Menschen sich verändert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und das kann keiner verleugnen. Ich weiß, jeder muss, weil es kann schnell jemand reden über die Muslime. Er sagt, bei uns in Deutschland geht es euch so gut. Es ist das eines der liberalsten Länder. Das ist alles relativ zu sehen. Ich sage, es stimmt. Stimmt in Deutschland. Ich sage nicht, dass es uns schlecht geht. Aber ich sage, es gibt Länder, die besser sind. Und die sind Dreck um uns herum. In Holland gibt es, obwohl Holland noch nicht mal so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, von der Einwohnerzahl her, gibt es mehr islamische Schulen als in ganz Deutschland. 50 islamische Schulen. In Österreich, wesentlich kleiner als Deutschland, islamische Schulen, islamische Kindergärten. In England 150 islamische Schulen. Islamische Kindergärten brauchen wir gar nicht drüber zu reden. In den USA in jedem Stadtteil islamische Schulen, islamische Kindergärten. In Kanada in jedem Stadtteil islamische Schulen, islamische Kindergärten. Und dann erzählt man uns ja, hier kann man sich nicht einigen. Warum kann man sich dort einigen? Ja, es gibt so viele Gruppen. Ja, dort gibt es auch viele Gruppen. Aber es gibt einen gewissen Grundsatz im Islam, wo keine Gruppe im Islam von abweicht. Ganz einfach. Zum Beispiel, dass der Schwimmunterricht mit Jungs und Mädchen getrennt ist. Da gibt es keine Gruppe, die sagt, nee, wir machen FKK. Subhanallah. Ja, das sind ganz einfache Prinzipien. Und da regt man sich dann darüber auf, weil man gerne Lob hören will, wie toll es doch ist. Ich sage, Alhamdulillah, es gibt positive Ansätze. Es gibt positive Ansätze. Und dann sagt er, ja, warte mal, aber in der Türkei darf die Frau noch nicht mal mit Kopftuch in die Universität gehen. Mashallah, in manchen Ländern werden die Frauen vielleicht, die kriegen sie vielleicht mit dem Stock geschlagen, wenn sie den Kopftuch tragen. Und das sind ja islamische Länder. Ja, super. Wollen wir jetzt nach unten gucken und sagen, ja, da ist es noch viel schlechter? Okay, dann können wir es auch schlecht machen. Darum geht es so. Und wie gesagt, auf der einen Seite geht es mir wirklich darum, jemanden, der diese Gedanken hat von Terror und so weiter, auch davon abzubringen und das richtige islamische Verständnis in meinem Verständnis, das, was ich zumindest fest von überzeugt bin, dass das das richtige Verständnis ist, dass man ihn zu diesem Verständnis führt. Dann wird dann erzählt, und das sind die ganz Schlauen, ja, wenn der Muslim etwas sagt gegen Terror in der Öffentlichkeit, dem muss man nicht glauben. Weil bei den Muslimen gibt es Taqiyya. Das heißt, die können das, was sie glauben, verstecken, ihren Glauben verstecken. Dann sagen wir zu diesen Leuten, Mr. Schlau, Mr. Anti, Mr. Islamhasser, bevor du den Mund aufmachst, informier dich erstmal richtig und geh mal auf eine sunnitische Internetseite und schau mal auf einer sunnitischen Internetseite, weswegen die Sunniten Schiiten kritisieren. Schau mal. Dann wirst du finden, dass dort steht, die Schiiten haben Taqiyya. Das heißt, das ist eine Erscheinungsform im schiitischen Islam und 90% der Muslime gehören dem sunnitischen Islam an. Und es würde ja wohl, der Beweis dafür ist, geh auf eine sunnitische Internetseite, wo die Schia-Gruppe kritisiert wird und geh da drauf und frage mal und schau es dir an. Oder meint jemand, wir sagen, ja, Schia ist falsch, weil die glauben an den Propheten Mohammed, wo wir selber dran glauben. Oder sind falsch, weil die sagen, man muss 5-mal am Tag beten. Nein, dieser Punkt wird kritisiert, weil wir nicht daran glauben. Im sunnitischen Islam ist Taqiyya erlaubt, wenn einer einem die Pistole an den Kopf hält und sagt, hier, glaubst du an den Propheten Mohammed? Und du weißt, der erschießt dich, wenn du es sagst, dann ist das erlaubt. Aber du darfst nicht etwas über die Religion erlügen. Ganz einfach. Das heißt, das ist dieses Schema, womit dann der Otto-Normalverbraucher dann auch immunisiert werden soll gegen positive Nachrichten von einem Muslim. Wenn ein Muslim mit positiven Nachrichten kommt, dann sagt er, ach ja, komm, die lügen sowieso. Wir haben nur einen, der die Wahrheit sagt, Osama bin Laden. So denkt er dann. Ja, das ist das, was damit vermittelt werden soll. Ja, und der hat schon gesagt, alle umbringen nach dem Motto. Ja. Das ist das, was vermittelt werden soll, wodurch dieser Hass entsteht. Deswegen, bei mir gibt es keinen Taqiyya, sondern ich sage dir, mich hat gar keiner gezwungen, diesen Vortrag zu machen. Sondern ich mache diesen Vortrag, weil ich daran interessiert bin, dass hier in Deutschland keine Bombe hochgeht. Denn ich weiß ganz genau, wenn hier eine Bombe hochgeht in Deutschland, sei es in einer Schule, sei es in einem Kindergarten, sei es in einer U-Bahn, sei es auf einem Flughafen oder irgendwo, diejenigen, die größten Opfer sind, sind die Muslime. Am ersten Tag sterben vielleicht einige Leute, aber der Tag danach haben nur noch Muslime ein Problem. Hier in Deutschland, da kann man die Sachen packen. Und natürlich, das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, weil es einfach verboten ist im Islam. Und der dritte Grund ist, um die Muslime davon abzuhalten, eine schlechte Tat zu machen und Menschen zu schützen. Der Aufbau des Vortrags, ich möchte erstmal darauf eingehen, was Terrorismus ist, in der historischen Bedeutung. Dann nochmal darauf eingehen, ob der Terrorismus wirklich ein islamisches Monopol ist, so wie behauptet wird, eben dieser Reizspruch. Ja? Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Ja? Dann am Ende möchte ich auf Argumente eingehen, die vielleicht gebracht werden, die islamischen Terrorismus bzw. islamische Anschläge auf zivile Einrichtungen legitimieren sollen. Und dann ein Schlusswort, inshallah. Also erstmal, was ist Terrorismus? Wir sollten die Sache erstmal definieren. Es gibt verschiedene Definitionen. Die erste Definition ist Gewalt und Gewaltaktionen gegen eine politische Ordnung, um einen politischen Wandel herbeizuführen. Zweitens, gewaltsame Methode gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen. Der Freiheits- oder Widerstandskämpfer wendet zwar Gewalt an, jedoch beschränkt er sich dabei auf militärische Ziele. Den Terroristen geht es mehr um psychische Folgen. Also die zweite Definition macht einen Unterschied zwischen Terrorismus, der auf zivile Einrichtungen gezielt ist, und zwischen dem Freiheitskämpfer, der mehr auf militärische Einrichtungen zielt. Aber wir sehen, diese Definition, die wird heute auch nicht angewandt. Weil heutzutage gilt beispielsweise jemand, der in Tschetschenien gegen russisches Militär kämpft, wird er als Terrorist abgestempelt. Das heißt, diese Definition ist eine Definition, die nicht von allen Leuten befolgt wird. Warum? Weil es insgesamt über 100 Definitionen für Terrorismus gibt. Dann Bockstedte, der hat eine Definition, die heißt: Terrorismus ist der nachhaltige und verdeckt operierende Kampf auf allen Ebenen durch die bewusste Erzeugung von Angst, durch schwerwiegende Gewalt oder Androhung derselben zum Zweck der Erreichung eigener politischer Ziele. Dies geschieht teilweise unter Nichtachtung von existierenden Konventionen der Kriegsführung. Hierbei wird versucht, höchstmögliche Publizität zu erlangen. Also wir sehen dann hier noch, Bjerregaard sagt, Delikte eines Individuums oder einer Gruppe, die gegen ein oder mehrere Staaten, ihre Institutionen oder die Bevölkerung gerichtet sind, sofern sie ein oder mehrere Staaten, ihre Institutionen oder die Bevölkerung einzuschüchtern oder die politische und ökonomische oder sozialen Strukturen dieser Staaten ernsthaft zu verändern oder zu zerstören suchen. Wie gesagt, es gibt viele Definitionen davon. Ich denke, worauf wir uns im Allgemeinen einigen können und was wir alle verabscheuen, ist Gewalt gegen Unschuldige. Oder? Gewalt gegen unschuldige Menschen. Ja? Also das ist jetzt die Definition. Wenn wir die Geschichte angucken, das erste Mal, wo dieser Begriff aufkam, war in der Französischen Revolution. Und es hieß damals am Ende des 18. Jahrhunderts die Herrschaft des Terrors. Und einer, der vielleicht von einigen als der erste Terrorist bezeichnet wird, ist Maximilian Robespierre, der damals 100, also nicht Pierre, Robespierre, ja, der damals Hunderttausende von Menschen mit der Guillotine exekutiert hat. Ja. Dann sagen wir, wenn wir uns die Geschichte mal angucken, weil es wird ja manchmal in den Medien so vermittelt, als wenn der Islam den Terrorismus erfunden hätte. Ja. Dann schauen wir uns das mal an, was es so gab. Im 19. Jahrhundert gab es von Muslimen so gut wie nichts zu verzeichnen. Dann im 20. Jahrhundert gab es erstmal alle möglichen Anschläge. Dann gab es zwei Weltkriege, einen Vietnamkrieg, eine Atombombe, die geworfen wurde und so weiter und so fort. Dann natürlich, was ich schon des Öfteren erwähnt habe, Millionen von Menschen, die ausgerottet worden sind davor in den Jahrhunderten, in Nordamerika, in Südamerika, in Australien. Was ist das? Ich würde das als Terrorismus bezeichnen. Ja, nur das Problem ist, wer ist der Terrorist? Weil das ist auch immer relativ. Ja? Weil zum Beispiel Nelson Mandela war für das Apartheidsregime, die weiße Rasse als wertvoller ansahen, als die schwarze Rasse, als einen schwarzen Menschen, war er der größte Terrorist. Aber für andere Menschen war er ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Für andere Menschen war er vielleicht ein Freiheitskämpfer, der für die Freiheit der schwarzen Menschen gekämpft hat. Das heißt, wenn man der Meinung ist, dass der weiße Mensch besser ist als der schwarze Mensch, muss man dem Apartheidsregime recht geben. Und dann war Nelson Mandela der größte Terrorist. Aber wenn man der Meinung ist, dass das nicht so ist, dass die Menschen gleichberechtigt sind und kein Mensch besser ist wegen seiner Rasse, da muss man sagen, dass Nelson Mandela jemand war, der für Gerechtigkeit gekämpft hat. Damals gab es Gruppen, die gegen die Briten in Indien gekämpft haben. Die britische Besatzung, die dieses Land kolonisiert hat. Von den Briten wurden diese Menschen als Terroristen bezeichnet. Aber von den Einwohnern Indiens wurden die als was bezeichnet? Als Freiheitskämpfer. Das heißt, wenn man jetzt der Meinung ist, dass die Briten das Recht haben, nach Indien zu kommen und es zu kolonisieren und sich die Rohstoffe und alles andere zu nehmen, dann muss man sagen, die Leute sind Terroristen. Aber wenn man der Meinung ist, dass die Briten das Recht nicht haben, dann muss man sagen, dass diese Leute Freiheitskämpfer gewesen sind. Und so kann man das einen Faden durch die ganze Geschichte ziehen, dass immer so ist, am Ende derjenige, der die Geschichte gewinnt, derjenige, der gewinnt in dem Krieg, der schreibt die Geschichte und der wird am Ende positiv aussehen. Ich beispielsweise es fängt schon mit Filmen an, mit Actionfilmen. Der böse Indianer und der gute Cowboy, ist immer so, oder? Komischerweise, wer ist denn zu wem gekommen? Die Indianer sind immer die Wilden, die Cowboys sind immer die Guten. Komischerweise, stell mal vor, die Indianer hätten gegen die Weißen, die aus Europa gekommen sind, gewonnen. Was hätten die Indianer für Filme gedreht? Die hätten gesagt, da kommen irgendwelche Aliens, irgendwelche Außerirdischen, die wollen uns killen. Du hörst zum Beispiel heute in den Indianerfilmen, hörst du immer vom Scalp, richtig? Dass die Indianer, diese Wilden, das kennt jeder, einen Scalp gemacht hätten von den Weißen. Das heißt, sie haben ihnen die Kopfhaut abgezogen. Die Tatsache ist aber, wisst ihr, von wem die Indianer das haben? Die haben das von den Weißen abgeguckt, die damals die Haut vom ganzen Körper abgezogen haben von den Indianern. Aber davon hat noch nie einer was gehört. Warum? Die Filme gehören mit zu den Medien. Das sind die Wilden und wir sind die Guten. Ja? Dann geht es weiter. So kann man tausende Beispiele bringen. Komischerweise ist nur, ich habe noch nie gehört, dass gesagt wurde, das, was dort praktiziert wurde, ist Terrorismus. Habe ich noch nie gehört, dass das gesagt wurde. Oder die Bombe auf Hiroshima und so weiter. Aber okay, wir sagen jetzt nicht, ja guck mal, ihr habt viel Schlechtes gemacht, jetzt können wir uns auch etwas erlauben, weil viele Leute wollen das gerne falsch verstehen. So, wir wollen nur, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn jemand im geschichtlichen Kontext sagen will, alle Terroristen sind Muslime, beziehungsweise nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime, dann sagen wir, hör mal, wie viele Millionen von Menschen sind durch die Kolonisation ums Leben gekommen? Wie viele Millionen von schwarzen Sklaven sind wie Hunde und Ratten auf den Bootsschiffen nach Amerika transportiert worden, um dort für den Aufbau des neuen Kontinentes zu sorgen? 180 Millionen, von denen allerdings schon wegen der schlechten Behandlung 70% unterwegs gestorben sind und heute beerdigt sind auf dem Friedhof des Atlantischen Ozeans. Runter vom Schiff. Wer redet darüber? Kein Mensch. Das heißt, im geschichtlichen Kontext können wir ja mal gucken, weil die Muslime ja so wilde sind, wer mehr Menschenleben zu verzeichnen hat. Und ich betone nochmal, weil viele Leute wollen das falsch verstehen. Für diese Verbrechen mache ich nicht Müller, Meier, Schmitz oder Vogel verantwortlich. Für diese Verbrechen mache ich diejenigen verantwortlich, die dies getan haben. Aber genauso wenig kann man heute irgendeinen Muslim verantwortlich machen für ein Verbrechen, was ein anderer Muslim an einem anderen Ende der Welt gemacht hat. Und pauschal als Verbrecher oder Terroristen und ihn pauschal als Verbrecher oder Terroristen darstellen. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt, das ist von der Geschichte. Wie gesagt, jetzt wird jemand sagen, ja, aber jetzt, die Geschichte interessiert uns nicht. Doch, meistens interessiert die Geschichte. Meistens schon. Aber meistens nur, wenn man was gegen den Islam finden könnte. Aber geschichtlich, wie gesagt, schneidet man da denkbar schlecht ab. So sagt zum Beispiel Geoffrey Parker im Kampf der Kulturen, das ist kein Muslim, der schreibt, der Westen hat die Welt nicht erobert mit seinen Werten oder seiner Religion, zu der sich nur wenige bekannten, sondern durch seine Überlegenheit bei der Anwendung organisierter Gewalt. Westler vergessen diese Tatsache sehr gerne, das habe ich eben gesagt, Nicht-Westler vergessen die nur sehr selten. Dann sagt er ja, okay, früher. Aber jetzt, Ralph Giordano, einer der Moscheegegner in Köln, ja, der ganz groß aufsteht, der einen Preis für Zivilcourage bekommen hat, sagt, laut Zeitung, wenn er das wirklich gesagt hat, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Da gucken wir mal hier. Ich habe hier eine Liste, US-Designed Foreign Terrorist Organizations, Infopolice.com. Ja? Gucken wir mal, ob es wirklich so ist, dass alle Terroristen Muslime sind. Ja? Weil wenn ich jetzt frage, nehmen wir mal eine terroristische Gruppe, die kommt sofort Islam in den Sinn. Die zählen wir mal auf. Erstens, Aum Shinrinko in Japan. Die sagen, dass die USA den Dritten Weltkrieg anfängt gegen Japan. Ja? Und die haben damals, vor einigen Jahren, haben die eine mit chemischem Gift in der U-Bahn von Japan, haben die also für Terror gesorgt. Es ist keiner bei gestorben, aber nur, weil es so bestimmt war natürlich in erster Linie, aber es war im Prinzip eigentlich vorherzusehen, dass da so viele Menschen ums Leben kommen werden. Was sind das, soweit ich weiß? Buddhisten. Es wird sich sagen, kennst du die Buddhisten? Ich sage nicht, dass es vom Buddhismus ist, aber das sind Leute, die zumindest keine Muslime sind. Ja? Weil wir sagen, alle Terroristen sind Muslime. Zweite Gruppe. ETA. Basque Fatherland and Liberty. ja, in Spanien. Die wollen einen unabhängigen baskischen Staat gründen. Und wie viele Leute sind da schon ums Leben gekommen durch die? Also die haben über 850 Menschen schon getötet. Ja? So. Das ist in Europa. Was sind das? Sind das Muslime? Nein. Drittens, Kommunistische Partei der Philippinen. Kommunistische Partei der Philippinen. Wir haben schon drei. So, jetzt geht's weiter. Dann CIRA, eine Splittergruppe von der IRA in Irland. Alle Muslime, alle Terroristen sind Muslime. Dann nächste, Kahane Chai, Israel. Jewish Extremist Group aims to restore the biblical state of Israel. Eine jüdische Extremistengruppe hier, das sagt die US-Designed Foreign Terrorist Organization, das ist von den USA gemacht, diese Liste, ja. Kahane Chai, Jewish Extremist Group aims to restore the biblical state of Israel. Was ist mit denen? Die wollen den biblischen Staat Israel wieder herrichten. So, dann. Nächste Gruppe. PKK, kennt sicherlich jeder, sind auch keine Leute, die sich als Muslime bezeichnen. Ja, dann. Dann Liberation Tigers of Tamil Elam, das sind die Tamil Tigers, Hindus. Dann National Liberation Army, Kolumbien, Venezuela, auch keine Muslime. Dann IRA, kennt sowieso jeder. Dann Revolutionary Armed Forces of Colombia, also in Kolumbien. Das ist die FARC. Dann in Athen, in Griechenland, eine Gruppe, die heißt ELA. Hat bestimmt noch nie einer was von gehört, oder? Die ganzen Gruppen hier. Oder? Ich habe jetzt so viele Gruppen genannt, kennt kein Mensch. Komisch, wie kommt das? Wie kommt das, dass es so viele Terrorgruppen gibt? Hast du noch nie was von gehört? Wir sehen wieder, das ist das, was uns im Fernsehen zukommt. Jeder denkt, und dann kommt natürlich jemand, der einen Preis für Zivilcourage bekommt, ja, und sagt, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Subhanallah, hier. In Griechenland, ELA. Dann in Griechenland, die Revolutionary Organization, 17th September. Ja, wieder eine andere Gruppe. Das heißt, in Griechenland gibt es zwei Terrorgruppen. Guck mal, heute, wenn jemand in Urlaub fährt, wenn jemand in Urlaub fährt in ein islamisches Land, Vorsicht. Hat schon mal irgendjemand gehört, wenn er nach Griechenland fährt, dass es dann eine Terrororganisation gibt? Na okay, weiter im Text jetzt. Dann DHKP, auch in Türkei, eine marxistisch-leninistische Gruppe, also hat nichts mit Islam zu tun. Dann Shining Path in Peru und United Self-Defense Forces of Colombia. Das ist jetzt von den USA aufgezählt worden. Wie viele Organisationen waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Organisationen, die nicht muslimisch sind. So, jetzt würde ich mal fragen, welche Gruppe würde man denken, wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, auf der Straße, durch welche Terrororganisation sind die meisten Menschen ums Leben gekommen? Da wird jeder denken, ja, Al-Qaida bestimmt, oder? Übrigens nochmal zur Erinnerung, weil ich weiß sowieso, nachher wird mich wieder einer bestätigen, der will das alles schönreden, den islamischen Terror, ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich weiß, weil die Leute verstehen immer alles falsch. Also es geht jetzt auch um die Leute, die das nachher im Internet hören. Sondern worum es mir geht ist, wie kommt es, dass wir aus der einen Sache so einen Elefanten machen, obwohl es noch gefährlicher ist, heute mit dem Flugzeug zu fliegen, und die andere Sache ist gar nicht vorhanden. So jetzt, welche Terrororganisation hat die meisten Menschenleben geopfert? Shining Path Peru. Die Gruppe Shining Path Peru. 30.000 Opfer. So viel haben die ganzen islamischen Terrororganisationen zusammen nicht. Heißt das jetzt, dass das okay ist, wenn ein Muslim jemand einen unschuldigen Menschen umbringt? Nein. Um es nochmal zu betonen, weil doppelt gemoppelt hält besser oder zehnfach gemoppelt. Dann, jetzt, welche islamische Organisation hat die meisten Selbstmordattentäter? Eben war, wir haben gefragt, die meisten Opfer, jetzt die meisten Selbstmordattentate. Rate mal. Hamas, dies, das, hier. Tamil Tigers, Hindus, hier. Führt mit rund 250 ihr zugeschriebenen Anschlägen die Statistik der weltweit verübten Selbstmordattentate an. Tamil Tigers in Sri Lanka. Nächste Gruppe. Da wäre wahrscheinlich nie einer drauf gekommen. Jetzt. Welche Gruppe hat die meisten Anschläge verübt? Ulfa. Hindu-Terrorgruppe. 749 Anschläge. Hast du schon mal Ulfa gehört? Hast du noch nie gehört? Jetzt, nächste Gruppe. Welche hat die meisten Waffen wurden bei ihnen beschlagnahmt? Welche Gruppe? Maoisten in Nepal. Bei ihnen wurden am 9.9.2006, alle Terroristen sind Muslime, ja, 875 Raketen beschlagnahmt. Dann. Jetzt nochmal zurückzukommen zu der Liste, die von den USA gemacht wurde. Wir haben ja 15 Terrororganisationen aufgezählt. Es gibt noch mehr. Nur ich habe zwei Terrororganisationen habe ich vermisst. Die NLFT, National Liberation Front of Tripura. Ja? Was ist das für eine Gruppe? Das ist eine christliche Terrororganisation. Die am 2.10.2004 44 Hindus umgebracht haben. Und die nächste Gruppe ist die Lord Salvation Army. Lord Salvation Army in Uganda. Eine christliche Gruppe, die einen biblischen Staat in Uganda einrichten will oder die Bibel nach vorne bringen will dort. So. Und dann kommt die nächste Frage. Welche Organisation hat die stärkste minderjährige Rekrutierung? Das heißt, dass Minderjährige rekrutiert werden, um Terroranschläge zu verüben. Welche Gruppe? Lord Salvation Army in Uganda. Das dazu. Das nur zu dem Thema, ist der Terror ein islamisches Monopol? Ja? Und wenn man das dann erzählt, im zivilisierten Westen, dann fangen dann leider einige an zu springen wie die Rumpelstilzchen, weil die wollen gerne hören, ja, hier ist alles das Beste und wir sind die Bösen und alle anderen sind gut, außer die Muslime. Aber bei mir ist man da an der falschen Adresse. Ganz eindeutig. Jedenfalls, das nächste Thema ist, jetzt kommt man natürlich darauf, wie kommt man jetzt darauf, dass die Muslime die großen Terroristen sind? Ich habe eben schon gesagt, gibt es Muslime, die solche Gedanken haben oder die es als legitim ansehen, unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, Greise zu töten? Gibt es solche Muslime? Ja, es gibt solche Muslime. Und was ist unsere Aufgabe? Was sehe ich als meine Aufgabe an? Ich sehe es als meine Aufgabe an diesen Menschen, das richtige Islamverständnis zu geben. Ja? Aber jetzt fragen wir, aus welchen Gründen wird es meistens, hat man meistens dieses Gefühl, dass alle, oder kommt es einem so vor, dass alle Terroristen Muslime sind? Das liegt vor allen Dingen an drei Anschlägen. Madrid, London und New York. Und da gucken wir mal, ob das wirklich Muslime gewesen sind. Ob das wirklich erwiesen ist, dass das Muslime gewesen sind. Und wie gesagt, ich behaupte nicht, dass es nicht Muslime gibt, die sowas als legitim ansehen. Aber wir gucken uns diese drei Terroranschläge an. Erstens Madrid. Ich zitiere. So, wo ist jetzt der Beweis? Und bevor ich hiermit anfange, wer hat uns gesagt, dass diese drei Terroranschläge, dass das Muslime gewesen sind? Wer hat uns das vermittelt? Die Medien, oder? So. Ich gebe kurz Beispiele, damit man sieht. Ich habe im Jahre 2006 einen Vortrag gemacht an der Universität in Düsseldorf. Später stand ein großes Bild in der Expresszeitung Düsseldorf von mir. Islamischer Hassprediger, sinngemäß, beleidigte radikaler islamischer Prediger Frauen. Er hat Frauen beleidigt. So, was war die Beleidigung? Soll ich sagen, was ich gesagt habe? Man hat mich gefragt nach einem Job für Frauen. Und ich habe gesagt, was ich gut finde, ist, wenn eine Frau eine Ausbildung als Erzieherin macht, weil dann können wir islamische Kindergärten gründen. Das war die Beleidigung. Masha'Allah. Also sollen wir die als Lügner bezeichnen oder nicht? Aber sie haben das natürlich clever gemacht mit Fragezeichen. Aber was versteht natürlich der Otto-Normalverbraucher dadurch? Ja klar, der hat die Frauen beleidigt. Der hat gesagt, die Frauen, die sind nichts wert. Die sind Dreck. Subhanallah. La ilaha illallah. Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Dann geht es weiter. Dann mache ich einen Vortrag in Regensburg. Da steht nachher in der Zeitung, Pierre Vogel links zur Anti-Israel-Szene. Wer hat es gelesen? Hat es einer gelesen? Wo sind die Links? Du hast es gelesen, mashallah. Hast, ja, ich meine den Bericht. Und hast du die Links gefunden? Nee, hast du die Links gefunden? Nee, ich habe sie auch nicht gefunden. Ich habe danach gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Aber der hat eine Woche gebraucht. Und wahrscheinlich, ich rede in jedem Vortrag davon, dass wir Muslime uns vorbildlich benehmen müssen in Deutschland. Aber der Herr, dieser ehrliche Mensch, der hat eine Woche gebraucht, um seinen Bericht zu schreiben. Und eine Woche wahrscheinlich gesucht. Und dann hat er wahrscheinlich etwas gefunden von wir hatten einen Link gehabt zu einer Seite, wir kontrollieren natürlich alles. Da war etwas über Israel von Amnesty International, wo die Situation der Palästinenser kritisiert haben. Also Amnesty International ist jetzt Hisbollah? Subhanallah. Und dann schreiben sie Kontakt zu Hisbollah. Subhanallah, Hisbollah sind Schiiten, subhanallah. Die werden wahrscheinlich eher gegen mich sein, als was ich hier gegen Helmut Kohl, die Hisbollah. Subhanallah. Jetzt, nächste Sache. Da gibt es 1000 Beispiele. Ich bin mit der Zeit, die Zeitung, die Zeit, die machen mit mir ein Interview. Nachdem diese drei Leute gefangen wurden in Deutschland, die angeblich einen Terroranschlag verüben wollen. Allahu alam. Weil ich glaube sowieso nichts, was im Fernsehen kommt. Die Informationen sind für mich, gehen rechts rein, links raus. Allahu alam. Nach diesen Erfahrungen. Da kommt zu mir Julia Gerlach. Julia Gerlach, deswegen, wenn jemand zu euch kommt, auf keinen Fall ein Interview geben, nach Hause schicken. Kommt zu mir, will ein Interview haben mit mir. Ja? Will ein Interview haben. Sowas Hinterhältiges. Und ich sage zu ihr, genau das, was ich heute sage, ich will etwas mit hinein einbauen in das Interview, damit den Jugendlichen auch vermittelt wird, dass die nicht auf solche Ideen kommen, hier in Deutschland Anschläge zu verüben. Und ich bringe hier eine Fatwa, die schicke ich extra noch nach unserem Interview nach. Uqsimu billahi al-azim. Die schicke ich extra noch nach unserem Interview nach, eine Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten von einem islamischen Gelehrten, damit sie das mit einbauen kann. Sie sagt, ja, das wäre sehr gut, damit wir in Deutschland sicher leben, dass man solche Sachen nach vorne bringt. Vielleicht kann man damit die Jugendlichen positiv beeinflussen. Wallahi. Ach, ihr weißt, dass die nachher für einen Bericht schreibt. Radikaler Islam. Und dann schreibt sie in diesem Bericht, schreibt sie, Pierre Vogel und Abdul Azim, über den wurde auch geredet, ja, reden gegen Terrorismus. Aber das immer so öffentlich, ja, öffentlich. So, was heißt, hintenrum sieht die Sache anders aus. Aber, das heißt, der Weg von Neukölln, das ist, wo Abdul Azim herkommt, nach Kandahar, der ist weit. Aber, es gibt ihn. Denn wenn man sich auf der Seite von Pierre Vogel durchklickt, gerät man schließlich zu einem Link, wo ein Video gezeigt wird, was zum Hass auffordern könnte, wenn nicht gar zum Krieg. Guck mal. Jetzt, der Witz an der Sache ist, ein halbes Jahr vorher habe ich ja schon die Erfahrung gemacht mit hier unserem Links zur Anti-Israel-Szene, dann haben wir alle Links von unserer Seite runtergemacht. Das heißt, es gibt gar keine Links auf der Seite. Die wahre Religion, es gab gar keine Links, wo irgendein Video gezeigt werden konnte. Und dann haben wir Leute mal bei ihr anschreiben lassen. Sie haben geschrieben, ja so und so, wo sind die Links? Wir wollen die Links gerne sehen. Dann schreibt sie ganz unverschämt, wer so viel Einfluss auf junge Menschen hat, der muss auch aufpassen, was er auf seiner Seite hat. Und dann schickt sie die Seite www.diewahrereligion.de.tc. Mashallah, ist aber leider nicht meine Seite. Ist überhaupt nicht meine Seite. Wenn Sie einen Bericht schreiben, dann müssten Sie normalerweise intelligent genug sein, um vorher mal zu gucken, wem die Seite gehört, die Sie jemandem zuschreiben, über den Sie einen Bericht schreiben. Und natürlich, du kannst erzählen nachher, was du willst. Das, was die Leute einmal gespeichert haben, haben die gespeichert. Ja? Und dann diese ganze Gehirnwäsche mit Dingen, die im Islam ganz normal sind. Ja? Für Muslime. Pierre Vogel ist radikal. Er spricht für das Kopftuch. Ja, gibt es einen Muslim, der gegen das Kopftuch spricht? Gibt es einen Muslim, der dagegen ist? Wallahi, wer dagegen ist, ist kein Muslim. Ich sage nicht, eine Frau, die kein Kopftuch trägt, ist keine Muslimin. Eine Frau kann Muslimin sein, ohne Kopftuch zu tragen. Aber wer sagt, ich bin gegen etwas, was Allah im Koran sagt, der ist gegen die Religion. Ganz einfach, wir sind hier nicht zum Schmusekurs, sondern wir sind hier, um die Wahrheit zu vermitteln. Dann, jetzt der Hammer, der Oberknaller, Also es gab noch so viele Beispiele, mir fällt gar nicht alles jetzt ein. Das ist jetzt alles spontan. Jetzt, vor kurzem, pass auf. Welt, Spiegel Online. Der Lügner hieß Yassin Mubsharshash oder so. Ja, schöne Grüße an ihn. Der schreibt in dem Dings, Razzia in Deutschland. Razzia in Deutschland. Die Beamten klingelten auch bei Pierre Vogel, durchsuchten sein Haus. Wo, wann? Ich war da gerade im Urlaub in Marokko gewesen. Wo? Haben meine Wohnung durchsucht. Mashallah, ich muss den Polizisten immer wieder ein Kompliment machen. Die durchsuchen die Wohnung und nachher liegt jeder Strumpf auf dem anderen, wie er vorher gewesen ist. Aber jedes Herrchen, es wurde noch nicht mal ein Herrchen von seinem Platz entfernt. Und dann, oder dann die schwäbische irgendwas, was war das für eine Zeitung? Weiß er das? Stuttgarter Blättchen oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Die schreiben, die Polizei war auch bei einem deutschen konvertierten Imam, der in Sindelfingen in einer Moschee Imam ist. Mashallah, ich war noch nie in Sindelfingen. Pierre V. Er ist vorläufig auf freiem Fuß. Vorläufig ist er auf freiem Fuß. Guck mal. Und dann Yassin Mubsharshash, oder wie er heißt, der schreibt dann, und der Kameramann, und das stand dann in der Kronenzeitung in Österreich, bemerkenswert ist, dass der Kameramann von Pierre Vogel, der Reda Sayyam ist, der Kontakt hat mit Al-Qaida. Mashallah. Aber, und Yassin Mubsharshash schreibt, häufig nimmt Reda S. seine Vorträge auf. Der soll mir mal einen Vortrag zeigen, wo der mit mir irgendwo hingefahren ist zu einem Vortrag. Hier, das ist mein Kameramann hier. Nicht Reda S. Guck mal. Und dann soll ich denen glauben? Den Medien? Ich glaube gar nichts. Ich glaube gar nichts, was dort kommt. Jetzt hier, außer was für Islam ist natürlich. Okay. So jetzt. Wir sind da parteiisch. 3 Wochen später, jetzt zum Anschlag in Madrid. Wollen wir mal gucken, was in den Medien steht. 3 Wochen später, am 3.4.2004, sprengte sich der mutmaßliche Redelsführer Serhan bin Abdelmajid bei einer Razzia in einem Vorort von Madrid in die Luft. Also der Schuldige hat sich in die Luft gejagt. Dabei starben 6 seiner Komplizen. Die anderen starben auch alle. Das ist jetzt der Beweis, dass die den Anschlag verübt haben. Und ich würde mal gerne wissen, welchen Grund soll der haben, sich in die Luft zu jagen mit seinen 6 Komplizen? Weltuntergangssekt oder wie? Die Anschläge galten Ende April als nahezu, hier, das ist aus mir, als nahezu aufgeklärt. Das heißt, die Anschläge sind gar nicht aufgeklärt von Madrid. Jetzt. Auch der tatverdächtige Jamal Ahmedan konnte unter den Toten identifiziert werden. Mashallah. Wir haben Bildsprache als erstes mit der Leiche. Die Leiche war ja schon tot, da konnte man nicht mehr mit reden. Ja. Dann schreiben die selber, der Anschlag in Madrid jetzt ähnelt dem Anschlagsmuster der ETA. Die sagen selber, ähnelt dem Anschlagsmuster der ETA. Das sind die Terroristen aus Spanien, die einen baskischen Staat errichten wollen. Dann, 24.12.2003, Anschlag der ETA, das ist also kurz ein paar Monate davor, Anschlag der ETA auf Bahnhof von Madrid wird vereitelt. Also kurz vor dem Anschlag wollte die ETA schon einen Anschlag machen, der vereitelt wurde. Dann, 29.02.2004, ETA-Gruppe mit 0,5 Tonne Sprengstoff verhaftet. Das ist ein paar Tage vor dem Anschlag, sind die mit Sprengstoff schon verhaftet worden, einige Leute davon. Jetzt kommt der knallharte Beweis, dass Muslime den Anschlag gemacht haben. Jetzt hier. Londoner Zeitung berichtet am 11.03., dass ein Bekennerschreiben per E-Mail kam. Hat also einer eine E-Mail geschrieben? Das waren die, wir Muslime waren das gewesen, aus dem und dem Grund. Das ist jetzt der Beweis. Subhanallah. Wisst ihr, was schon alles in meinem Namen gesagt wurde? Ist Pierre Vogel hat gesagt, Pierre Vogel hat gemacht, geschweige denn sowas. Die E-Mail ist jetzt der Beweis. Jetzt der nächste Beweis. Lieferwagen mit Sprengkapseln wurden gefunden und da drin war eine Korankassette. Ja, siehst du, wir haben es wieder. Guck, eine Korankassette, die Muslime sind es gewesen. Die bösen Muslime haben Madrid in die Luft gejagt. Wie gesagt, das ist ein Verbrechen. Ob es Muslime gemacht haben oder nicht Muslime gemacht, ist ein Verbrechen. Ist ein Verbrechen. Ist mit Islam nicht zu legitimieren, dass man eine Bahn, einen Zug in die Luft jagt, wo hunderte unschuldige Menschen ums Leben kommen können. Für was? Weil dir jemand Unrecht antut. Du kannst nicht sagen, ja, meine Frau wird vergewaltigt, dann gehe ich zu meinem Nachbarn, vergewaltige dem seine Frau. Ja, das ist Schwachsinn. Aber das ist, was einige Leute im Kopf haben, subhanallah. Du kannst nicht Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit bekämpfen. Jetzt, nächste Sache. Dann der nächste Beweis. Später wurden, am 13. März wurden 5 Verdächtige festgenommen. Aber dass die freigelassen wurden nachher, das steht dann nicht. Dann, am 3. April wird Wohnung gestürmt. 7 Muslime sprengen sich angeblich in die Luft. Das ist der Beweis. Nächstens. 14. März ein Videobotschaft von dem angeblichen Militärführer von Al-Qaida wird gefunden, wo sie das zugeben, dass sie den Anschlag gemacht haben. So, nachher stellt sich aber heraus, das steht aber dann hier nicht, steht in einem anderen Bericht, dass dann erwiesen wurde, dass diejenigen, die verdächtigt wurden und die sich in die Luft gejagt haben, mit Al-Qaida bewiesenermaßen nichts zu tun haben konnten. Und dass die Polizei selber davon ausgeht, dass Al-Qaida einfach auf diesen Zug aufgesprungen ist, also ich meine nicht den Zug im wahrsten Sinne des Wortes, um zu sagen, hier, wir haben das gemacht. Also, falsch hier dann. Dann als die letzte Aussage ist, die Tat gilt als nahezu aufgeklärt. Was ist hier aufgeklärt? Wen willst du im Zweifel für den Angeklagten, wen willst du hiermit verurteilen? Gar keinen. Leute, die tot sind, die sich in die Luft gejagt haben. Bei einer Razzia angeblich, wer weiß, was sonst noch passiert ist. Jetzt, 7.7.2005 in London. 56 Menschen sterben, davon 4 Attentäter. So. Erstmal, die Attentäter sind gestorben. Das heißt, die können wir jetzt schon mal nicht mehr fragen. Und da gebe ich euch mal ein Beispiel. Ich bin 2004, habe ich an der Universität in Bonn studiert. Und da bin ich, das war kurz nach den Anschlägen von Madrid, da bin ich im Zug gewesen und auf einmal steht da ein Koffer. Und der Schaffner kommt, wem gehört der Koffer? Wem gehört der Koffer? Alle, oh. Koffer. Mein Freund, der ist nicht Muslim gewesen, mit dem ich da in der Bahn war, auch einer, der mit mir studiert hat, der hat Chinesisch studiert und nicht Arabisch, weil wir haben Übersetzung studiert, der meinte, ja, also wenn das Ding hochgeht, dann bestimmt erst im Kölner Hauptbahnhof, weil der dann die meisten Opfer haben. Meinte der so. Und alle Schock und Angst. Und wisst ihr, wo der steht? Genau vor mir. Der Koffer steht genau vor meinen Füßen. Und dann meinte ich so zu dem, der ist nicht Muslim, meinte ich so zu ihm, stell mal vor, das ist jetzt echt eine Bombe und das Ding geht hoch. Der Schuldige ist direkt gefunden. Braucht man gar nicht mehr zu fragen. Der Schuldige ist gefunden. Ja, ein deutscher Konvertierter, vor drei Jahren zum Islam konvertiert, trägt Bart, konvertiert, islamische Kleidung. Ja, das war er. Er war es gewesen. Das heißt, wem willst du noch erzählen, dass ich das nicht gewesen wäre? Wem? Kannst du keinem erzählen. Weil das Ding direkt neben dir hochgeht. Das heißt, genauso zwangsläufig, wenn du in London in der U-Bahn, weil in London ist der Islam viel stärker als hier in Deutschland, wenn dort eine Bombe hochgeht, da geht zwangsläufig irgendein Muslim mit, der den Islam richtig praktiziert. Der geht mit in die Luft. Der war es gewesen, klar, Muslim. Jetzt mal gucken, so ich habe mal geguckt, wo sind jetzt die anderen Beweise? Ja, hier. Eine angebliche dann, was passiert dann? Die sagen selber, eine angebliche Gruppe namens geheime Gruppe von Al-Qaida, Dschihad in Europa, die bisher noch nie in Erscheinung trat, bekannte sich dann im Verlauf des Vormittags zu den Anschlägen. Die Gruppe kennt keiner, die ist einmal aufgetreten, haben gesagt, die haben sich vielleicht ein Dings, was ums Gesicht gemacht, wir haben den Anschlag gemacht, danach sind die nie mehr in Erscheinung getreten. Geheime Gruppe von Al-Qaida, Dschihad, die noch nie in Erscheinung getreten ist und danach nie mehr in Erscheinung getreten ist. So. Es gilt mittlerweile nicht mehr als gesichert, guck mal, das schreiben die selber, es gilt mittlerweile nicht mehr als gesichert, dass es sich bei den Anschlägen um Selbstmordattentate gehandelt hat. Die mutmaßlichen Täter hatten Parkscheine und Rückfahrkarten gekauft. Ey, wenn du dich selber in die Luft jagen willst, verkaufst du nur eine Rückfahrtkarte. Kannst du das mal erklären? Parkschein und Rückfahrtkarten gekauft. Außerdem hatten sie Ausweispapiere bei sich, was für Selbstmordattentäter nicht typisch ist. Angeblich wurde dann bei einem Sprengstoff gefunden. Vielleicht auch ein China-Knaller von Dings, auch Sprengstoff von Silvester. Und dann gab es wohl ein angebliches Bekennungsvideo. Was mich wundert ist, dass dieses angebliche Bekennungsvideo, dass man das nicht finden kann. Zum Beispiel das angebliche Bekennungsvideo von Osama Bin Laden, das kannst du im Internet finden, ohne Probleme. YouTube, kannst du finden. Bildqualität, -6. Tonqualität, verstehst kein Wort, das ist das Bekennungsvideo. Und dann wird dir dann gesagt, was er sagt. Echt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Goldener Ring, der im Islam verboten ist, trägt er am Finger. Da habe ich nicht drauf geachtet. Jazakallahu khairan. Das ist das Bekennungsvideo. Ich kann Arabisch und kein Wort verstanden. Außer Alhamdulillah, was jeder sagen kann. Und selbst das, was die übersetzen, das kannst du anders interpretieren. Das dazu. Dann zum 9.11., das war jetzt nur, jetzt kommen wir zum 9.11., das angebliche Bekennungsvideo von Osama Bin Laden. Dann, so, jetzt dazu. Ich will nur eins sagen. In den USA gibt es Gruppen, und das kannst du überall im Internet finden, bei YouTube, die es bezweifeln, dass dies von Muslimen gemacht wird. In den USA gibt es eine Gruppe, das sind 75 Professoren, unter denen ein gewisser Morgan Reynolds, ja, die ganz deutlich sagen, dass dies nicht von Muslimen gemacht wurde. Jetzt, ein gewisser Mark Banek, ein Fox-Reporter, Fox von einem Nachrichtensender, der sagt zu der Maschine, also das Flugzeug, es sah definitiv nicht wie ein kommerzielles Flugzeug aus. Ich sah an der Seite keine Fenster. Und an einer Boeing 747, an einem Passagierflugzeug, sind natürlich Fenster. Fenster findet man nur nicht wo? An einem Militärflugzeug. Der andere sagt, das war das erste, ich zähle nur 11 Punkte aus, du kannst da 100 Punkte nennen. Der andere sagt, das ist ein gewisser Russ Wittenberg. Der sagt, so eine 330-Grad-Drehung mit einer Boeing 747 kann man überhaupt nicht machen, das kann man nur mit einem Militärflugzeug machen. Das ist ein Flugexperte. Und der andere sagt, zwei Zeugen, die unabhängig voneinander berichten, sagt, er hat keine Fenster gesehen. Jetzt weiter. Steve Jones, auch ein Professor, der sagt, dass dieses Eisen nicht schmelzen kann. Dadurch, dass das brennt, diese Etage, kann das Eisen nicht schmelzen und sich zusammensickern. Dann, überleben, dann der andere Punkt dazu ist, hat man schon mal gehört, ich habe es noch nicht gehört, vielleicht gibt es das ja. Hat schon mal jemand gehört, dass es haben ja schon so oft Gebäude gebrannt. Hat schon mal jemand gehört, dass ein Gebäude gebrannt hat, oben in einem Stockwerk und dann ist der Stahlträger geschmolzen und ist in sich zusammengekracht, wie das World Trade Center. Okay, hast du es schon mal gehört? Nein, ich habe es auch noch nicht gehört. Vielleicht gibt es das ja, aber was einige Überlebende gesagt haben, die aus dem World Trade Center raus sind, die haben gesagt, die haben Explosionen gehört. Das dazu. Dann wird erzählt, dass die Leute aus dem Flugzeug mit dem Handy angerufen haben. Heute gibt es Leute, die versuchen es zu entwickeln, dass man mit einem Handy aus dem Flugzeug anrufen kann, weil man in der Höhe gar nicht anrufen kann. Komisch, 2001 hat das schon geklappt, dass man mit den Handys angerufen hat. Hier, dann, Osama Bin Laden sagt in dem Umma-Magazin, paar Tage nach den Anschlägen vom World Trade Center, sagt er, dass es nicht erlaubt ist, Frauen und Kinder und so weiter zu töten. Dann sagt er später in einem Interview mit Al Jazeera, nicht irgendein geheimes Video, was gedreht wurde, was er vielleicht gar nicht mitbekommen hat, wo die Tonqualität schlecht ist und wo die Tonqualität, wo du gar nichts verstehst und wo du kaum etwas, wo die Bildqualität schlecht ist. Das sagt er. Die US-Regierung beschuldigt mich, hinter jeder Attacke zu stehen. Ich versichere der Welt, ich habe diese Attacke nicht geplant. Sie scheinen von Leuten aus persönlichen Gründen geplant worden zu sein. Ich lebe in Afghanistan und die Führer des Landes erlauben mir nicht, solche Operationen durchzuführen. Das war bei Al Jazeera, kann jeder nachprüfen.